Gott sei die Ehre für all die wunderbaren Zeugnisse. Jedes Mal, wenn wir in Gottes Haus kommen, betreten wir einen Ort, der für die Welt vielleicht nur wie ein Saal voller Menschen wirkt, die sich zum Gottesdienst versammeln. Aber was sie nicht sehen, ist die unsichtbare Dimension. Wir befinden uns hier im Reich Gottes, und wo das Reich Gottes regiert, ist nichts unmöglich. Wo Gottes Herrschaft ist, gibt es keinen Mangel. Im Himmel kann man nicht zu Gott sagen, Herr, das ist doch zu viel Wohlstand. Dort sind die Straßen aus Gold. Während wir hier auf der Erde über Teer- und Asphaltstraßen gehen. Man könnte meinen, das ist doch übertrieben luxuriös. Aber solche Einwände sind bei Gott fehl am Platz. Man kann auch nicht sagen, hier gibt's keine Krankenhäuser oder Notaufnahmen. Dort herrscht kein Mangel, keine Disharmonie, kein Leid, keine Krankheiten und kein Alter. Gibt's im Himmel nicht. Der Himmel ist sogar noch realer als das Leben auf der Erde, obwohl die Menschen dort ihre neuen Körper noch nicht haben. Die Bibel sagt, wenn Jesus für uns zurückkehrt, werden die Seelen der Verstorbenen, auch eurer Lieben, ihre Körper erhalten. Falls ihr euch wundert, ja. Die Predigt hat schon begonnen, liebe Gäste und Freunde. Die Verstorbenen werden ihre Körper zurückbekommen. Der große Sieg über den Tod wurde nicht nur im leeren Grab in Jerusalem sichtbar, als unser Herr von den Toten auferstand. Er ist nur die Erstlingsfrucht, ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Das betrifft alle Heiligen, einschließlich Mose, Josua. Josua liegt in Sichem begraben. Abraham, Isaak, Jakob, sie alle. Abraham ist mit seinen Frauen in der Höhle von Machpela in Hebron begraben. Und David ruht in der Stadt Davids. Auch wenn ihre Körper längst verwest sind, werden sie auferstehen, nicht sie selbst, denn ihre Seelen sind im Himmel und leben dort noch realer als hier. Dein wahres Ich wird im Himmel sein, wenn du stirbst. Dein Körper mag vergehen, egal ob er begraben wird oder verbrannt, was manchmal unter Christen diskutiert wird. Doch die Bibel spricht in der Offenbarung davon, dass sogar die Toten aus dem Meer herausgegeben werden. Das bedeutet, dass jedes Molekül, jede kleinste Zelle, die irgendwo im Ozean verstreut ist, wieder zusammengeführt wird. Das ist der Sieg über den Tod. Gott sagt, durch die Macht, mit der er alle Dinge sich unterwerfen kann, wird jedes verlorene Teil, jede DNA wieder zusammengefügt, um unseren Körper neu zu erschaffen. Und dieser Körper wird ein verherrlichter Körper sein. Die Seelen derjenigen, die vielleicht vor einigen Jahren gestorben sind, nehmen wir an vor 3 Jahren, und deren Körper im Meer verschollen sind, werden wieder vereint, weil diese Personen Gläubige waren und das Blut von Jesus ihre Sünden weggewaschen hat, wird Gott selbst dann, wenn der Körper verwest oder von Fischen gefressen wurde, durch seine Macht alles wieder zusammenbringen. Das gilt auch für Menschen, die bei einer Explosion ums Leben kamen und deren Überreste verstreut sind. Die Bibel versichert, dass er alles für einen verherrlichten Körper zusammenführen wird. Deshalb spricht man von einem verherrlichten Körper. Dieser Körper kann nicht altern. Dieser Körper kann nicht krank werden. Dieser Körper kann auch nicht sterben. Er ist unsterblich. Er wird immer noch aussehen wie du. Oh nein, sagt jemand. aber ohne die Spuren von Deformitäten oder den Makeln des Sündenfalls. Nichts von dem, was dich entstellt oder Teil der gefallenen Welt war, wird mehr vorhanden sein. Wir werden alle aussehen wie Pastor Lawrence. Wir werden Muskeln haben wie er. Wir werden alle Gewichte stemmen können wie Pastor Mark. Mit einem Lächeln. Wir werden herrlich sein. Die Bibel sagt, wir werden verherrlicht sein. Das bedeutet, wir werden einen herrlichen, verherrlichten Körper haben. Als Jesus von den Toten auferstand, hatte er einen solchen verherrlichten Körper. Es war ein menschlicher Körper, aber verherrlicht. Er wird auch als unverweslich bezeichnet. Und wir werden für immer in diesem Körper leben. Wir werden nicht einfach als Geister umherschweben. Das ist die gute Nachricht. Deshalb sagt der Apostel Paulus, für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Warum ist es Gewinn? Weil dann alle Probleme vorbei sind. Ich werde nie wieder sterben. Es gibt keine Sorgen mehr, keine Ängste, denn es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen könnte. Oft weinen wir wegen der Trennung von Verstorbenen. Aber in Wahrheit weinen wir um uns selbst. Es ist in Ordnung, wegen der Trennung zu trauern. Gott versteht das. Doch stellt euch vor, sie schauen vom Himmel herab. Sie weinen vielleicht um uns. Die Bibel sagt, dass der Herr ihnen dort die Tränen abwischt, weil sie sehen, wie schön und real alles ist. Sogar mehr real als das Leben hier auf der Erde. Okay, mehr real ist schlechter Sprachgebrauch. Es ist realer. Was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Das wahre Ich. Du bist ein Geist, du hast eine Seele, das ist dein wahres Ich. Dein Körper ist nur die Hülle, in der du wohnst. Schau dich um, sieh dir all die unterschiedlichen Arten von Häusern und Gebäuden an, die Körper, in denen wir leben. Manche sind bunt, manche Türen sind gestrichen, manche nicht. Was ist das? Setze eine Wache vor meinen Mund her. Beschütze meine Lippen. Manche sind also bunt, andere nicht. Aber es ist nur ein Körper, nur ein Haus. Du wohnst in einem Haus, aber du bist nicht das Haus. Und trotzdem hat Gott großen Respekt vor deinem Körper. Manchmal vermitteln Bibellehrer den Eindruck, der Körper sei etwas Schmutziges oder Böses, weil er das Instrument der Sünde ist. Es stimmt, dass der Körper der Ort ist, an dem die Sünde wirkt, aber die Sünde ist nicht in deinem Geist. Du bist eine neue Schöpfung in Christus, erschaffen in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Die Sünde ist in deiner Seele. Und deshalb verschwindet sie sofort, wenn du im Himmel bist. Dort gibt es keine Sünde mehr. Sünde wirkt von innen nach außen, verstehst du? Wenn wir im Himmel sind, gibt es keine Sünde mehr. Aber Sünde manifestiert sich so. Dein Körper ist das Instrument der Sünde. Immer wenn du sündigst, tust du etwas mit deinem Körper, mit deinen Augen, deinen Händen, deinen Beinen oder irgendetwas anderem. Aber der Körper ist nicht, hör gut zu, der Körper ist nicht schmutzig. Es ist wichtig, unseren Kindern, wenn sie in die Pubertät kommen, keine Begriffe wie schmutzig oder unrein beizubringen. Wir dürfen unsere Kinder nicht beschämen. Sag ihnen, Gott hat dir einen herrlichen Körper gegeben. Und wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen, erkläre ihnen, dass es normal ist, sexy Gefühle zu haben. Und was das bedeutet. Beschäme sie nicht und stell diesen Bereich des Lebens nicht als etwas Schmutziges dar. Viele von uns haben diese Themen ganz allein entdeckt. Aber unsere Kinder sollen das nicht allein lernen müssen oder von ihren Freunden falsche Dinge beigebracht bekommen. Denn das führt oft zu Scham, Heimlichkeiten, Kichern und dem Gefühl, dass es etwas Unwürdiges ist. Nein, Gott hat es so vorgesehen. Es bedeutet, dass du zu einem Mann oder einer Frau heranwächst. Eines Tages wirst du vielleicht Vater oder Mutter sein. Das ist die richtige Lehre. Preis den Herrn. In der letzten Woche hat der Herr mein Herz vorbereitet, einige Dinge weiterzugeben, besonders für diejenigen, die viel über Gnade gelernt haben. Wir wissen, dass es nicht durch unsere Werke, sondern aus Gnade durch Glauben geschieht. Ein Geschenk Gottes. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Das wissen wir alle. Was sollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Wenn Gott ihn durch Werke für gerecht erklärt hätte, dann hätte er Grund, sich zu rühmen, aber nicht vor Gott. Er könnte vor den Menschen ganz schön angeben, aber nicht vor Gott. Doch was sagt die Schrift? Es geht immer zurück zu dieser Frage, was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wir sind in Christus neu gemacht. Sobald du gerettet bist, bist du in Christus Jesus neu erschaffen. Wir alle sind in Christus. Sagt mal Amen. Wir sind erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Die Bibel sagt, dass wir Gottes Werk sind. Sag mal, Gottes Werk. Wusstest du, dass das Wort Werk im Griechischen ein besonderes Wort ist? Das Wort Poema. Kommt dir das bekannt vor? Einige englische Wörter stammen aus dem Griechischen und eines davon ist Poem, Gedicht. Gott sagt also, wir sind seine Poesie, sein Gedicht. Du, mein Freund, du bist Gottes lebendige Poesie. Kennt ihr dieses Lied? Nein? Na gut, macht nichts. Ich bin aus der Gen Z, Pastor. Manche Lieder sind eben zeitlos. Die sollte man einfach kennen. Wie auch immer. Gott sieht dich an und sagt, du bist ein Gedicht. Das bedeutet, dass du dazu bestimmt bist, in einem göttlichen Fluss zu leben. Wenn man Poesie schreibt, hat sie immer einen Fluss. Sie ist inspirierend. Roboter haben keine Poesie. Sie funktionieren einfach nur. Selbst ChatGPT und alle KI-Systeme tun lediglich das, wofür sie programmiert wurden. Ihnen fehlt die Fähigkeit, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Dieses besondere Gespür, das Gott nur dem Menschen gegeben hat. Intuition ist nichts, was man einem Roboter beibringen kann. Dieses Gespür, diese innere Stimme sagt dir manchmal, da stimmt etwas nicht. Auch wenn jemand alles richtig sagt und es äußerlich gut aussieht, spürst du in deinem Inneren, investiere nicht in diesen Menschen. Diese Fähigkeit zur Unterscheidung ist etwas, das keine KI jemals besitzen wird. Es ist eine Gabe von Gott. Das Problem begann, als der Mensch vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aß. Aber Unterscheidungsvermögen kommt nicht aus deinem Kopf, deinem Verstand, sondern aus deinem Geist. Einmal brachten sie jemanden zu Jesus, um zu sehen, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Die Bibel berichtet, dass Jesus in seinem Geist erkannte, was in ihnen vorging. Da steht, sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten. Wo findet das Überlegen statt? Im Kopf. Wo findet die Erkenntnis statt? Im Geist. Und diese Erkenntnis ist blitzschnell. Nein, sie ist sogar schneller als ein Blitz. Du weißt Dinge noch, bevor dein Verstand sie erfasst. Das ist eine Gabe von Gott. Amen. Wir sollen also im Geist leben. Wir sind Gottes Poesie. Sein Gedicht, sein Werk, ein poetisches Meisterwerk. Das bedeutet, wir sind dazu berufen, inspiriert zu leben, im Fluss des Heiligen Geistes. Wir sind keine Roboter. Wären wir Roboter, wäre die Welt heute ein perfekter Ort. Niemand würde sündigen, niemand würde Fehler machen. Die Erde wäre vollkommen, aber dann wären wir alle nur Maschinen, die programmiert sind, immer das Richtige zu tun. Kein Roboter würde von Anfang an ungehorsam sein. Doch Gott wollte keine Roboter erschaffen, sondern jemanden, der ihn freiwillig liebt. Gott wollte eine Familie. Das war sein Plan. Wenn du dein Kind anschaust, vielleicht gerade ein Jahr alt, und du siehst all die Schönheit in ihm, die von dir und deinem Ehepartner kommt, dann denkst du nur, ich liebe dieses Kind so sehr. Selbst wenn es die Windel voll hat und du sie wechseln musst, liebst du es. Ich liebe es auch beim Windelwechseln. Ich liebe es mit all seinem Schmutz. Du liebst es, auch wenn es noch nicht weiß, wie es dich lieben soll und dich nachts wach hält. Trotzdem liebst du es. Und je älter es wird, 2 Jahre, 3 Jahre, und je mehr es anfängt, auf dich zu reagieren, desto tiefer wird diese Liebe. Amen? Oder? Come on. Now you may have an employee. Stell dir vor, du hast einen Angestellten, der in seiner Arbeit perfekt ist, hervorragende Ergebnisse für die Firma liefert, gehorsam ist und Erfolg hat. Doch wenn es darum geht, die Firma eines Tages zu übergeben, würdest du sie, das ist dein Herzenswunsch, deinem Sohn anvertrauen wollen, nicht einem Angestellten, egal wie gut dieser auch sein mag. Denn da ist eine besondere Beziehung. Selbst wenn dein Sohn nicht perfekt ist oder nicht die gleichen Ergebnisse erzielt, du würdest trotzdem immer deinen Sohn fördern wollen. Das ist etwas, das Gott in dich hineingelegt hat. Die Liebe zwischen Vater und Sohn ist ein Bild für Gottes Liebe zu seinem Sohn. Und sein Sohn war gehorsam bis zum Tod. Jesus sagte, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben hingebe. Er kam, um sein Leben niederzulegen. Wir denken oft daran, dass Christus für uns gestorben ist, für unsere Sünden. Aber wenn wir genau hinschauen, war der wichtigste Grund für seinen Tod am Kreuz, seinen Vater zu verherrlichen. Er wusste, dass Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit verletzt worden waren. Indem er sich für unsere Sünden hingab, hat er Gott, seinen Vater, geehrt und verherrlicht. Wusstet ihr das? Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben hingebe. Jesus tat es zuerst für seinen Vater und dann für uns. Unsere Liebe ist oft so verzerrt. Wir lieben Gott, weil er etwas für uns getan hat. Wir lieben ihn wegen der Segnungen, die wir empfangen haben. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und genauso hat Gott es gewollt, das ist in Ordnung. Aber wir lieben Gott nicht wirklich auf eine vollkommen opferbereite Weise. Deshalb das erste und größte Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Viele von uns danken Gott, wenn wir eine Heilung empfangen haben. Aber wir danken ihm nicht, wenn wir keine Heilung brauchen. Vielleicht hat gestern oder letzten Monat eine Krankheit, vielleicht sogar Krebs, an deine Tür geklopft. Doch weil du um Schutz gebetet hast, sagte Gott, nein, nicht hier. So wie in der Nacht des Passafestes, als der Todesengel an den mit dem Blut des Lammes markierten Häusern vorbeizog. Gott sagt, nein, nein. Aber du hast es nicht bemerkt, weil du nicht gesehen hast, was hätte passieren können. Und deshalb danken wir oft nicht dafür. Manchmal lässt der Herr es zu, dass wir in schwierige Situationen geraten, damit wir seine Rettung erleben und dann sagen können, Gott, ich danke dir. Ich weiß, dass du es warst, der mich gerettet hat. Wie viele Eltern möchten wissen, wie sie mit ihren Kindern, mit ihren Teenagern sprechen können? Dann lasst uns das jetzt angehen. Vor 2 Wochen, während unserer Jugendwoche bei der Zone X-Veranstaltung, durften wir erleben, wie eine überwältigende Anzahl an jungen Menschen ihr Leben Jesus gegeben hat. Gott sei alle Ehre dafür. Erinnert euch, das war meine Predigt vor 2 Wochen. Ich habe an dem Sonntag nach dem Zone X-Samstag gepredigt. In der Woche vor dieser Predigt hatte ich den schlimmsten Unfall meines Lebens. Alle Airbags sind aufgegangen. Es war wirklich ein schlimmer Unfall. Ich hatte meinen Sohn von der Schule abgeholt, was ich normalerweise nicht tue. Aber an diesem Tag habe ich ihn abgeholt und wir waren zusammen im Auto. Ich fuhr geradeaus. Und natürlich behauptet immer jeder, dass er Vorfahrt hatte. Aber ich glaube, ich hatte wirklich Vorfahrt. Ich war auf der Hauptstraße unterwegs. Und als ich die Kreuzung erreichte, sprang die Ampel auf Gelb. Plötzlich kam ein Auto von rechts, das sehr schnell in die Kreuzung einbog. Really fast Alles ging blitzschnell. Ich konnte weder beschleunigen noch bremsen. Das Auto krachte direkt in die Seite meines Wagens. Alle Airbags wurden ausgelöst. Aber in diesem Moment fühlte ich mich, als wäre ich von einem Kokon aus Frieden umgeben. Ich dachte nur, wow, das war ein Unfall. Und gleich darauf fragte ich mich, warum bin ich so ruhig, so gelassen? Ich konnte den Wagen noch langsam zur Seite lenken, obwohl er stark beschädigt war. Er hätte sich auch überschlagen können. Aber stattdessen gelang es mir, das Auto sicher zum Straßenrand zu bringen. Es war ein Minivan und mein Sohn saß mit im Auto. Ich habe es irgendwie geschafft, den Wagen zur Seite zu manövrieren, aber danach konnte er aus Sicherheitsgründen nicht mehr starten. Ich schaute zu Justin und fragte, alles in Ordnung? Er sah mich an und sagte, ja, mir geht's gut. Als ich dann aus dem Auto stieg, sagte ich zu ihm, bleib kurz hier, ich muss nachsehen, wie es dem anderen Fahrer geht. Zum Glück war der andere Fahrer ebenfalls unversehrt. Alle waren wohlauf. Justin rief sofort seine Mutter an und sagte, ich habe gar nicht gemerkt, dass es ein Unfall war. Dieser tiefe Frieden hat uns wirklich beide getragen. Der andere Fahrer war in einem Kleintransporter unterwegs. Und als ich auf ihn zuging, dachte ich, er wird bestimmt behaupten, dass es meine Schuld war. Das ist einfach menschlich. Also sagte ich mir, Joseph Prince, bleib ruhig. Amen. Dank dem, was der Herr für mich getan hat, konnte ich tatsächlich ruhig bleiben. Der Mann meinte, warum sind Sie einfach geradeaus gefahren? Ich antwortete, Freund, wenn ich bei Gelb geradeaus fahre, dann dauert es noch etwas, bis Ihre Ampel umschaltet. Und wenn Sie dann aus der Seitenstraße kommen, sind Sie derjenige, der warten muss. Ich vermute, er hat nicht richtig aufgepasst. Wir haben uns darauf geeinigt, es über die Versicherung zu klären. Den ganzen Tag über dachte ich an diesen Kokon des Friedens. Natürlich habe ich Gott immer wieder die Ehre gegeben, der uns beschützt hat. Amen. Amen. Und Justin ging es gut. Für das Herz eines Vaters ist es das Wichtigste, dass es dem eigenen Kind gut geht. Ich war so erfüllt von Frieden. Ich war so erfüllt von Frieden, dass ich es am darauffolgenden Sonntag nicht einmal erwähnt habe, weil der Frieden einfach so überwältigend war. Erst eine Woche später habe ich wirklich realisiert, welche Gefahr wir überstanden hatten. Meine Frau sagte, das ist eine posttraumatische Reaktion, Liebling. Erst eine Woche nach dem Unfall fängt man an, richtig darüber nachzudenken, was passiert ist. Aber ich habe Gott gepriesen, weil er mitten im Sturm bei uns war und uns sicher hindurchgeführt hat. Wir alle haben solche Erlebnisse, bei denen wir um Schutz beten. Doch manchmal merken wir gar nicht, dass wir tatsächlich vor einem Unfall bewahrt wurden. Tag für Tag. Ich sage euch, ohne Gottes Schutz könnte uns schon ein einfacher Virus das Leben kosten. Selbst ein Grippevirus könnte tödlich sein. Man bekommt eine Lungenentzündung und bevor man sich's versieht, ist man tot, wenn Gottes Schutz nicht da wäre. Lasst uns also Gott loben und ihm danken. Okay. So, we give praise when you worship God. Wenn wir ihn anbeten, denkt daran. Anbetung ist für ihn. Es geht um seine Größe, seine Schönheit, seine Güte, seine Herrlichkeit, seine wunderbaren Eigenschaften. Wir loben ihn für das, was er getan hat. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Immer wieder zeigt er uns, was er für uns getan hat. In den Psalmen heißt es zum Beispiel, dass er den Pharao und alle Feinde ins Meer stürzte. Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Wir loben den Herrn für seine Taten, aber denkt daran, es gibt so vieles, was er getan hat. Und oft bekommt Gott nicht genug Lob, wird nicht genug angebetet. Manchmal sind wir Menschen sehr bequem. Besonders wir, die wir die Gnade predigen. Schon bei ein bisschen Arbeit sagen wir, oh, wir wollen keine Werke tun, wir sollen doch ruhen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Manchmal hört man auch von Arbeitgebern, und ich sage das ungern, aber ich spreche hier allgemein. Ich habe zum Beispiel gehört, dass ein amerikanischer Chef, nicht hier in Singapur, sondern in Amerika, jedenfalls habe ich einen amerikanischen Chef, der selbst Christ ist, einmal sagen hören, ich stelle nicht gern Christen ein. Warum? Weil sie die Situation ausnutzen. Sie kommen zur Arbeit und das Erste, was sie tun, ist, ihre Bibel aufzuschlagen, während ihrer Arbeitszeit. Wenn man sie fragt, sagen sie, dass sie gerade ihre stille Zeit machen. Das heißt wohl, sie erwarten, dass ich still bin. Amen. Aber die stille Zeit sollte man zu Hause machen. Amen. Wenn du zur Arbeit gehst, dann sei ein vorbildlicher Nachfolger von Jesus. Jesus hat immer Menschen gerufen, die beschäftigt waren. Amen. Er ging nie zu jemandem, der faul in einer Hängematte am See Genezareth lag. So jemandem sagte er nicht, komm, folge mir. Nie. Er rief Fischer, die gerade dabei waren, ihre Netze zu flicken. Denn man muss seine Netze flicken, bevor man Fische fängt. Amen. Manche waren sogar schon beim Fischen, als er sagte, fahrt hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze aus. Jesus rief also immer Menschen, die aktiv und beschäftigt waren. Auch Elisa, der Nachfolger von Elia, war gerade dabei, mit einem Gespann von 12 Ochsen zu pflügen. Stellt euch das mal vor. Als Elia kam und ihn rief, indem er seinen Mantel über ihn warf. Er war beschäftigt. Er hatte etwas zu tun. Die Bibel sagt sogar, wer nicht arbeiten will, das bezieht sich auf die berufliche Arbeit. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Amen. Klare Ansage. Wenn du ein Mann bist und eine Vision hast, vielleicht sagst du deiner Frau und allen anderen, diese Vision habe ich von Gott empfangen. Ja, es könnte tatsächlich eine Vision von Gott sein, aber lasst uns das prüfen, okay? Denn die ganze Familie kann nicht in der Luft hängen und darauf warten, dass der Prophet kommt oder der Segen eintrifft. Wir setzen alle im Glauben darauf. Deine Frau vertraut dir, ihr geht diesen Weg und dann scheitert es. Was tust du dann? Kein Problem, du lernst daraus, was du nicht tun solltest. Du lernst, wo du dich geirrt hast, wo du Gottes Stimme mit der des Feindes verwechselt hast, der dich an einen Ort führen wollte, wo du und deine Familie gestresst seid, voller Angst und es keinen Nutzen gibt. Aber wenn Gott dich führt, wenn er zu dir spricht, dann sagt er, und ich zitiere das aus der Bibel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Als Jesus den Fischern sagte, die die ganze Nacht hindurch gefischt hatten und nichts gefangen hatten, werft eure Netze auf der rechten Seite aus, reagierte Petrus, ein erfahrener Fischer, mit den Worten, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Anders gesagt, wir kennen diese Gegend gut. Sie hatten alle Bereiche abgefischt, die normalerweise ertragreich sind, und trotzdem nichts gefangen. Da kommt ein Zimmermann zu einem Fischer und sagt, werft eure Netze aus für einen Fang. Petrus erwiderte, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Beachte, Jesus sagte die Netze, aber Petrus antwortete, ich will das Netz auswerfen. Verstehst du? Jesus sagte die Netze. Das zeigt uns, dass Gottes Vision für uns immer größer ist als unsere eigene. Seine Großzügigkeit übersteigt unser Fassungsvermögen. Amen. Jesus sagte, werf die Netze aus. Aber Petrus warf nur ein Netz aus. Das Ergebnis? So viele Fische, dass sie Hilfe herbeirufen mussten, um die Fische ins Boot zu holen. Und das Netz riss. Das Netz riss. Warum? Weil Jesus die Netze sagte, aber sie nur ein Netz auswarfen. Können wir unsere Gedanken auf eine höhere Ebene bringen? Können wir anfangen, Gottes Perspektive einzunehmen? Kommt schon. Kommt. Lasst uns denken wie Gott. Er versagt nie bei irgendetwas. Es ist gut, wenn wir uns seine Denkweise zu eigen machen. Denn er scheitert nie. Als es dunkel war, sprach er, es werde Licht, und es wurde Licht. Bis heute ist das Licht noch da. Er sagte nie, Licht, meinst du, du könntest dich mal blicken lassen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es. Es wird bald viele Menschen geben, und sie brauchen das Licht. Hallo, Licht. Nein, er sprach mit Autorität, und es geschah. Jesus sagte, werf die Netze aus für einen Fang, und sie taten es. Und es gab so viele Fische, dass das Netz riss und das Boot begann unter der Last zu sinken. Das war zu viel. Er ist der Gott des Überflusses, der mehr als genug. Und er ist dein Vater. Jesus starb, um die Barriere der Sünde zwischen dir und ihm zu beseitigen, damit er dein Vater sein kann. Wenn du in Gottes Haus kommst, gibt es dort mehr als genug. Es ist zwar unsichtbar, aber alles, was sich heute manifestiert, war zuerst unsichtbar. Der Stuhl, auf dem du sitzt, war zunächst nur eine Idee in jemandes Kopf. Er war unsichtbar. Auch der Mensch, der nach Gottes Bild geschaffen ist, durchlief denselben Prozess. Alles ist unsichtbar, bevor es sichtbar wird. Amen. Es beginnt alles in Gedanken. Es beginnt immer mit einer Vision, die ein Mensch hat. Seid ihr noch bei mir? Das Problem ist, dass Gottes Vision für dich so groß ist und seine Segnungen so weitreichend sind, dass wir es oft missverstehen, besonders wir, die die Gnade betonen. Manchmal verwechseln wir Ruhe mit Faulheit. Natürlich gibt es in der Geschäftswelt auch Misserfolge. Das gehört dazu. Man kann daraus lernen. Aber bitte bedenkt, Gott sagt in seinem Wort an mehreren Stellen, dass in der Menge der Ratgeber Sicherheit liegt. Und an anderer Stelle im Buch der Sprüche, dem Buch der Weisheit, heißt es, in der Menge der Ratgeber liegt der Sieg. Stellt sicher, dass es auch wirklich Ratgeber sind. Menschen, die mit Gottes Weisheit erfüllt sind. Denn wahre Weisheit beruht auf Gottes Wort. Es heißt nicht in der Menge deiner besten Freunde. Sind sie wirklich Ratgeber? Ziehe Menschen hinzu, bevor du ein großes Vorhaben beginnst. Deine Frau sollte eine davon sein, denn sie gibt dir oft wertvolle Ratschläge. Wenn du ein ungutes Gefühl hast, halte inne. Amen. Gute Predigt, Pastor Prince. Gott hat euch zusammengeführt und er wird auch zu euch gemeinsam sprechen. Amen. Ihr seid eins. Diese Einheit hat Gott gewollt. Es geht nicht nur um die körperliche Vereinigung, obwohl das in der Ehe natürlich eingeschlossen ist. Es wird auch als der Eheakt bezeichnet. In der Bibel steht, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Diese Einheit bedeutet, dass ihr in Übereinstimmung sein müsst. Hört ihr? Es gibt keine größere Kraft auf Erden, die freigesetzt wird, als wenn zwei Menschen, besonders Mann und Frau, in Übereinstimmung kommen. Denn Jesus sagt, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, das griechische Wort dafür ist Symphonio, von dem Sinfonie abgeleitet ist. Wenn ihr beide im Einklang seid, dann wird es euch von meinem Vater im Himmel gewährt werden. Also, wenn du negativ über dein Kind sprichst, zum Beispiel während der Prüfungszeit, du sagst, du wirst das nicht schaffen, du wirst versagen. Während dein Ehepartner positiv spricht, dann herrscht keine Übereinstimmung, es gibt keine Symphonie. Ihr müsst beide im Einklang sein. Wenn ihr gemeinsam im Glauben übereinstimmt, wird für euer Kind nichts unmöglich sein. Amen. Amen. Wir neigen zur Faulheit. Aber wir dürfen Ruhe nicht als Ausrede nutzen. Gott hat mir diese Woche immer wieder einen bestimmten Stamm Israels vor Augen geführt. Dieser Stamm bekam eines der fruchtbarsten Gebiete mit den besten Böden. Dort wuchsen Olivenbäume, Weinreben, Feigen und Granatäpfel von höchster Qualität in Israel. Schon in biblischen Zeiten war dieses Gebiet dafür bekannt. Und das ist es bis heute. Wisst ihr, welches Gebiet das ist? Lasst uns zuerst in Josua 1 schauen, auf Gottes Anweisungen an Josua. Wer von euch möchte alles in Besitz nehmen, was Gott für uns bereithält? Unsere Hände sind so klein, aber Gottes Hand ist so groß. Wenn er uns segnet, ist es mehr, als wir fassen können. Aber wer möchte alles empfangen, was er für uns vorbereitet hat? Gott liebt es zu geben, denn Gnade bedeutet geben. Glaube bedeutet empfangen. Wenn Gott von großem Glauben spricht, meint er eine große Hand des Glaubens zum Empfangen. Kleingläubig bedeutet eine kleine Kapazität, um zu empfangen. Man mag äußerlich erwachsen sein, hat aber im Geist vielleicht Hände wie ein Kind, um Gottes Gaben anzunehmen. Wenn Jesus Menschen ermahnt, sagt er nie, oh, ihr habt zu wenig gebetet. Das findet man nicht in den Evangelien. Ich würde dir $1,000 geben, wenn du so eine Stelle finden würdest. Er hat nie gesagt, ihr habt zu wenig die Bibel gelesen. Oder ihr habt zu wenig gefastet. Das sieht man euch an. Nein, Spaß. Jesus hat nie gesagt, ihr habt zu wenig, sondern immer, oh, ihr Kleingläubigen. Das bedeutet, Jesus kam voller Gnade und Wahrheit. Alle Heilung ist in ihm, alle Fülle Gottes ist in ihm. All seine Güte, um sie weiterzugeben. Sein Schmerz ist, niemanden zu haben, dem er seine Segnungen schenken kann. Er ist so erfüllt wie eine Mutter, deren Brust voll Milch ist und die ihr Kind nicht stillen kann. Das ist schmerzhaft. Wenn ein Kind die Milch ablehnt oder nur wenig trinkt, dann ist es schmerzhaft, so voller Milch zu sein. Mütter wissen, wovon ich spreche. Männer hingegen verstehen das vielleicht nicht, vor allem, wenn sie noch nicht verheiratet sind. Gott ist so voller Wohlwollen gegenüber den Menschen. Er braucht von niemandem etwas, denn alles kommt von ihm. Aber er möchte seine Gaben ausgießen. Seine Freude ist es, wie Jesus sagte, dass es eures Vaters Wohlgefallen ist, euch das Reich zu geben. Amen. Er möchte jemanden beschenken, aber diese Person sagt, nein, danke, ich bin beschäftigt, ich habe meine eigenen Pläne. Dann geht Gott weiter. Gott, mir geht's gut, danke, ich halte mich an deine Prinzipien, deine Gebote, aber ohne wirkliche Abhängigkeit von Gott. Dann sucht Gott weiter und findet jemanden wie Joseph Prince, der in der Schule steht und stottert. Der Lehrer lässt ihn vor der Klasse stehen. Alle lachen, besonders die Mädchen, und seine Ohren werden rot. Setz dich, sagt der Lehrer. Und dann ruft er ihn immer wieder nach vorne, nur um seine roten Ohren zu sehen. Der Lehrer war ein Sadist, aber ich habe ihm vergeben. Amen im Namen von Jesus. Und Herr Lehrer, wenn Sie das zufällig hier hören oder von zu Hause zuschauen, dann tun Sie Buße. Ich liebe Sie trotzdem. Ich habe Ihnen vergeben. Dann sieht Gott diesen Jungen, der sagt, Gott, ich habe nichts, was ich dir geben kann, aber ich bin bereit, alles anzunehmen, was du hast. Ich brauche dich so sehr. Ich weiß, dass du die Güte hast, die Kraft, die Barmherzigkeit, die Liebe, die Gunst. Nur du kannst mein Leben verändern. Tatsächlich habe ich damals auch dafür gebetet, eine schöne Frau heiraten zu können. Ja, als Teenager habe ich darum gebeten, dass ich eines Tages eine Familie haben würde. Aber es schien, als würden mich die Mädchen nicht einmal richtig anschauen. Sie warfen mir vielleicht einen kurzen Blick zu und wandten sich dann wieder ab. Pastor Lawrence versteht das vielleicht gar nicht. Er ist ständig von Frauen umgeben. Und Pastor Gabriel, keine Ahnung, was bei dir los war. Warum solltest du dich als Lehrer überhaupt mit solchen Dingen herumschlagen müssen? Er war damals Schullehrer. Aber dann hat Gott jemanden gefunden. Und wenn Gott ausgießt, dann ist es mehr als genug. Gott gießt aus und er hört nicht auf, immer weiter und weiter. So sehe ich jeden einzelnen Tag, versteht ihr? Der Angriff des Teufels in meinem Leben zielt immer darauf ab, mich von dieser Perspektive abzubringen, damit ich in Angst, Sorgen und Zweifel verfalle. Doch das passiert nur, wenn ich aus den Augen verliere, dass Gott derjenige ist, der gibt, dass Gott ausgießt. In der Bibel steht, dass der Herr uns täglich mit Wohltaten überschüttet. Der Psalmist schreibt, gelobt sei der Herr, der uns täglich mit Wohltaten überhäuft. Nun, was war geschehen? Es gibt einen Stamm namens Asser. Sagt mal Asser. Und hier liegt ihr Problem, in Richter Kapitel 1. Gott hatte ihnen das Land als Erbe gegeben, aber dort heißt es, Asser vertrieb die Bewohner von Akko nicht. Akko ist eine sehr bekannte Stadt, auch heute noch. Auch nicht die Bewohner von Zidon. Sagt mal Zidon. Jesus sprach einmal über Chorazin und Bethsaida. Wenn in Tyrus und Zidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst Buße getan. Zidon. Sondern die Assyriter wohnten mitten unter den Kanaanitern, die im Land blieben, denn sie vertrieben sie nicht aus ihrem Besitz. Es steht nicht, dass sie es nicht konnten, sondern dass sie es nicht taten. Diese Menschen waren Besatzer und das Land war dem Stamm Asser zugeteilt worden. Aber sie vertrieben die Bewohner nicht. In der Bibel sind die Assyriter als träge bekannt. Genauer gesagt gibt es keinen Bericht, dass sie jemals an einem Krieg teilgenommen haben. Nur einmal haben sie sich verdient gemacht, als David auf der Flucht war. Damals war er in Ziklag und in dieser Zeit waren nur seine tapferen Männer bei ihm. Es kamen Männer aus anderen Stämmen. Und 40.000 Männer aus Asser schlossen sich ihm an. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Stamm Asser zusammen mit David kämpfte. Die tapferen Männer taten es. Aber vom Stamm Asser gab es keine Aufzeichnungen über Kämpfe. Denkt an die Geschichte von Deborah. Es gab einen König namens Jabin, den König der Kanaaniter. Sein Sitz war in Hazor. Und er war ein mächtiger König mit buchstäblich Hunderten von eisernen Streitwagen, denen Israel auf natürlichem Wege nicht gewachsen war. Er zog gegen Israel in der Nähe des Berges Tabor, und als er kam, wussten die Israeliten, dass sie ohne Gottes Hilfe verloren waren. Zu jener Zeit, im Buch der Richter, hatte Israel keine männlichen Anführer. Es gab aber eine Frau als Anführerin. Also wer sagt, dass Frauen nicht predigen können? Ihr Name war Deborah, was interessanterweise das Wort Gottes bedeutet, abgeleitet von Dabar, dem hebräischen Wort für Wort. Sie war nicht nur Prophetin, sondern auch eine Richterin Israels. Sie ermutigte einen jungen Mann namens Barak. Sein Name bedeutet Blitz, gegen diesen König zu kämpfen. Doch seine Ressourcen waren sehr begrenzt und er hatte nicht viele Männer bei sich. Trotzdem sagte Gott zu ihnen, und das ist ein Prinzip, das ich euch zeigen möchte, jedes Mal, wenn ihr gegen eure Feinde vorgeht, das hat Gott schon Josua versprochen. Josua Kapitel 1. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Versteht ihr? Das ist nichts für Faule. Mit anderen Worten, Gott hat euch das Land gegeben, aber er will, dass ihr euch in Bewegung setzt und das Land betretet, das euch gehört. Das haben wir mit unserem Gemeindegebäude hier getan. Wir Pastoren kamen zusammen, als hier nur unbebautes Land war, und beriefen uns auf den Bibelvers, jeder Ort, auf den eure Fußsohle tritt, soll euch gehören. Damals hatten wir noch kein Geld für das Gebäude, aber wir hatten Glauben und einen großen Gott. Also sind wir das Gelände abgelaufen und sagten, jeder Ort, den unsere Füße betreten, gehört uns. Amen. Amen. Wenn du Gott um ein Haus bittest, geh hinaus in die Gegend, in der du leben möchtest, und laufe umher. Gott, zeig mir das Haus, zeig mir das Haus. Aber so passiert es nicht. Du musst aktiv werden. Gott sagt, jeder Ort, auf den eure Fußsohle tritt, soll euch gehören. Es gehört dir bereits geistlich, wird aber praktisch dein Eigentum, indem du es im Glauben in Besitz nimmst. Wie? Durch Glauben. Nimm es in Anspruch und mache es wirklich zu deinem Besitz. Es reicht nicht nur zu wissen, was Gott für dich bereithält. Du musst es tatsächlich in Besitz nehmen. Gott hat so viel für uns vorbereitet. Erbe, Weisheit, Heilung, Wohlstand, einen gesunden Verstand und Gunst. Das ist besonders kostbar für unsere Beziehungen. Wahre Heiligkeit, Erlösung, all die guten Dinge, die in der Bibel versprochen sind, stehen uns zur Verfügung. Und auch die Dinge dieses Lebens. Gott hat nichts dagegen, dass wir die materiellen Dinge dieser Welt besitzen. Aber er möchte nicht, dass diese Dinge uns besitzen. Er will, dass sein Volk über die Dinge dieser Welt herrscht und nicht von ihnen beherrscht wird. Er möchte, dass wir Menschen lieben und Geld benutzen. Und nicht Geld lieben und Menschen benutzen. Deshalb erlauben wir es keinem Leiter unserer Gemeinde, seine Stellung zu nutzen, um aus den Mitgliedern der Gemeinde Profit zu schlagen. Wenn jemand das nicht akzeptieren kann, soll er keine Leitungsaufgabe in dieser Gemeinde übernehmen. Man könnte unsere Gemeinde also als sehr gesetzlich bezeichnen. Okay, so. Aber das war von Anfang an so, weil Gott es von uns verlangt hat. Damals hatten die Menschen Angst vor König Jabin, weil er einen mächtigen Heerführer namens Sisera hatte, der später durch eine Frau getötet wurde, durch einen Schlag auf den Kopf. Es mag unglaublich klingen, aber das steht so in der Bibel. Gott wartete nur darauf, dass jemand einen mutigen Schritt unternahm. Deborah sagte, ich brauche einen Mann, der den ersten Schritt macht. Aber kein Mann trat vor. Also rief sie den jungen Barak. Und Barak folgte dieser Aufforderung. Doch bevor man diesen Schritt macht, kommen oft Gedanken wie, schau dir ihre eisernen Streitwagen an, wir haben nicht mal einen solchen Wagen. Sie sind erfahrene Krieger. Die Kanaaniter sind weithin bekannt als furchterregende Kämpfer. Die Leute, die ich habe, sind nur Bauern und Landwirte, ohne jegliche Kampferfahrung. Solche Gedanken können aufkommen, egal ob im Geschäftsleben oder im Dienst für Gott. Das ist zu viel, das schaffen wir nicht. Als ich vorschlug, einen eigenen Ort für unsere Gemeinde zu finden, wisst ihr, was mir alle gesagt haben? Nicht die Leute aus unserer Gemeinde, sondern andere, die ich kenne, die sagten, das ist in Singapur unmöglich. Es gibt kaum verfügbares Land. Aber ich sagte, nein, ich glaube, wir werden unseren Platz bekommen. Wie das geschehen soll, ist nicht meine Aufgabe, das ist Gottes Aufgabe. Meine Aufgabe ist, ihm Glauben zu schenken, und er schenkt mir das Wunder. Das ist mein Part, du musst ihm vertrauen. Wenn du alles schon im Kopf hast, brauchst du keinen Glauben. Du musst seinem Herzen vertrauen. Und wenn die Dinge manchmal nicht so laufen, wie du es dir wünschst, und du Gottes Hand nicht sehen kannst, dann vertraue seinem Herzen. Vertraue seinem Herzen in der Dunkelheit. Vertraue ihm im Sturm. Also, Barak zog also in den Kampf. Aber bevor er losging, sagte er zu Deborah, du musst mit uns kommen, dann werden wir gewinnen. Später sagte Gott, so wie du mich begrenzt, werde ich dich begrenzen. Obwohl Barak ein großer Krieger war, bekam er nicht die Ehre, den furchterregenden Heerführer Sisera zu töten. Diese Ehre wurde einer Frau zuteil. Sie hieß Jael. Sisera war auf der Flucht, fand Jaels Zelt und war so erschöpft, dass er einschlief. Sie nutzte die Gelegenheit, nahm einen Hammer und einen Nagel und tötete ihn damit. Als Barak vorbeikam, sagte Jael zu ihm, komm und sieh dir deinen Feind an. Gott sagte, weil du dich selbst begrenzt hast, wird der Sieg nicht dir gehören, sondern einer Frau. Die Bibel zeigt uns, dass Gott schon im Alten Testament Frauen benutzte, die von den Menschen als schwach angesehen wurden, um die Starken zu beschämen. Amen. Seid ihr noch bei mir? Danach sang Deborah ein Lied. Die Prophetin wurde zur Sängerin. Es war ein inspiriertes Lied, das berühmte Lied der Deborah. Darin sagte sie, warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Flötenspiel bei der Herde zu hören? In ihrem prophetischen Lied kritisierte sie all die anderen Stämme, die nicht gekommen waren, um sie zu unterstützen und ihr zu helfen. Warum bleibst du bei den Schafhürden sitzen? Warum verbringst du Tag für Tag vor dem Computer, in der Hoffnung, dass sich Gelegenheiten von selbst ergeben? Hol dir Ratgeber, steh auf und mach den ersten Schritt. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Flötenspiel bei der Herde zu hören? Gilead verblieb jenseits des Jordan. Und Dan, warum hielt er sich bei den Schiffen auf? Der Stamm Dan ist also nicht aufgetaucht. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, irgendwo eine Kanufahrt zu machen und das Leben im Norden zu genießen. Sie lebten ja nahe der Küste. Asser. Jetzt kommen wir zu dem Stamm, über den ich sprechen möchte. Asser bedeutet Glück. Als er geboren wurde, gab ihm seine Mutter diesen Namen, weil sie damit ausdrücken wollte, dass er Glück bringt. Asser saß am Ufer des Meeres und verblieb an seinen Buchten. Was für ein Vorwurf. Sie waren faul. Ich möchte euch mal die Aufteilung des Landes der 12 Stämme auf einer Karte Israels zeigen, so wie es zur Zeit der Bibel aufgeteilt war. Seht ihr die 12 Stämme? Ganz unten ist Simeon, unterhalb von Juda. Aus dem Stamm Juda kam Jesus. Dann haben wir Ruben und ganz oben links seht ihr Asser. Asser hatte Zugang zur Küste. Das Land wurde ihnen durch Josua zugeteilt. Natürlich war es Gott selbst, der ihnen das Land durch Josua gab. Amen. Asser lebte also an der Küste. Warum zeige ich euch das? Im Gebiet von Asser gab es zwei Städte. Gott gab ihnen zwei Städte, die damals so etwas wie das New York der damaligen Welt waren. Die Städte Tyrus und Sidon. Beide Städte, Tyrus und Sidon, lagen im Gebiet von Asser. Aber was sagt die Bibel in Richter 1? Sie haben die Kanaaniter nicht vertrieben. Die Kanaaniter blieben im Land und breiteten sich weiter aus. Schauen wir uns kurz an, was in Richter 1 über Asser steht. Die Asseriter wohnten mitten unter den Kanaanitern, die im Land blieben, denn sie vertrieben sie nicht aus ihrem Besitz. Sie lebten also Seite an Seite mit ihnen und ließen es zu, dass die Kanaaniter im Land blieben. Stell dir vor, du kommst eines Tages nach Hause und da sitzt jemand in deiner Küche, macht Pause und isst ein Sandwich. Du denkst, das ist ein Dieb. Solche Diebe kommen heute nicht mehr mit Hut und Maske. Sie sitzen einfach da und essen gemütlich. Du kommst rein und er sagt, oh, sind sie schon zurück? Was machst du dann? Möchten sie noch einen Nachtisch? Was würdest du tun? Und dabei hast du vielleicht ein paar kräftige junge Männer im Haus, vielleicht sogar Pastor Mark, frisch aus dem Fitnessstudio. Würdest du sagen, ach, das Haus ist groß genug für uns beide, oder? Darf ich hier weiterbleiben? Fragst du ihn. Nein, das darfst du nicht zulassen. Dieses Land wurde dir gegeben, oder? Stimmt's? Doch die Asseriter wohnten mitten unter den Kanaanitern und diese vertrieben sie nicht. Es gibt übrigens zwei Prophezeiungen über Asser. Eine stammt von seinem Vater Jakob. Die andere von Mose. Jakob sagte, kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Wir leben in genau diesen letzten Tagen, von denen Jakob sprach. Deshalb hat Gott mich beauftragt, dieses Wort zu predigen. Es ist eine Botschaft auch für uns heute. Schauen wir uns die Prophezeiung über Asser genauer an. Von Asser, fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. In der King James Bibel steht, das Brot von Asser wird fett sein. Das bedeutet, dass es nicht einfach nur normales Brot ist, sondern sehr nahrhaft und kostbar. Das teuerste Brot, das man sich vorstellen kann, reich an Nährstoffen. Warum? Weil der Boden im Gebiet von Asser, an der Küste, besonders fruchtbar und ergiebig ist. Ich habe einige Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert über Israel gelesen. Ich liebe es, solche Berichte zu studieren. Einer der Reisenden schrieb, dass es nirgendwo sonst solche Reichtümer gibt. Er nannte Mandeln, Granatäpfel, Wein und Olivenöl, die in dieser Küstenregion gedeihen. Deshalb steht geschrieben, von Asser, fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. Was bedeutet das? Selbst das Essen dort ist eines Königs würdig. Königliche Speisen. Er wird königliche Leckerbissen liefern. So hat es sein Vater Jakob prophezeit. Spulen wir nun vor zu Mose. Mose prophezeite über Assa, der inzwischen zu einem großen Stamm herangewachsen war. Und über Assa sprach er: Assa ist mit Söhnen gesegnet. Er sei der Liebling seiner Brüder. Denk einmal an das Erbe, das Assa erhalten hat. Er sei der Liebling seiner Brüder. Wenn jemand will, dass du eine bestimmte Position einnimmst, wird er alles daran setzen, damit das auch geschieht. Ich möchte dir etwas über Bewerbungsgespräche erzählen. Chefs und Arbeitgeber achten zwar auch auf Qualifikationen und Lebenslauf, aber viel entscheidender ist oft der Eindruck, den man beim Gespräch hinterlässt. Die restlichen Kriterien machen vielleicht 40% aus. Was wirklich zählt, ist, wie du auftrittst. Viele verfügen über das nötige Fachwissen und großartige Abschlüsse und scheitern trotzdem. Amen. Ich erinnere mich an ein Buch, das ich vor Jahren gelesen habe. Es hieß, wie kann man den Berg Fuji versetzen? Darin ging es um die Einstellungsverfahren großer Unternehmen wie IBM und Apple. Diese Firmen stellen nicht die üblichen Fragen. Sie wollen die Kreativität der Bewerber testen. Es geht nicht nur um theoretisches Wissen aus der Uni, sondern um Einfallsreichtum. Dann gibt es noch die Geschichte von Henry Ford, einem Pionier der Automobilindustrie, der als erster ein riesiges Industriekonglomerat aufbaute und Multimillionär wurde. Eines Tages führte Ford ein Vorstellungsgespräch mit zwei Kandidaten. Am Ende sagte er, okay, ich nehme ihn. Der abgelehnte Kandidat war empört, aber er hat doch weniger Qualifikationen als ich. Ich habe an dieser und jener Universität studiert. Und er nicht. Weißt du, was Ford antwortete? Ich habe sie beide beobachtet. Sie haben ihr Essen gewürzt, bevor sie es probiert haben. Er hingegen hat erst probiert und dann, falls nötig, gewürzt. Sie handeln aus Gewohnheit. Und ich habe Bedenken bei Menschen, die nur aus Gewohnheit handeln. Ich brauche Leute, die Köpfchen haben. Versteht ihr? Viele würzen ihr Essen automatisch, ohne es erst zu kosten. Vielleicht ist es bereits perfekt abgeschmeckt. Doch man würzt es trotzdem aus Gewohnheit. Manche Köche empfinden es als Beleidigung, wenn man ihr Essen würzt, bevor man es probiert hat. Amen? Ja. Genauso verhält es sich mit der Gunst Gottes. Es ist die Gunst Gottes, die den Unterschied macht. Wenn Menschen dich mögen und bevorzugen, werden sie einen Weg finden, dir zu helfen. Dabei geht es nicht darum, sich beim Chef einzuschmeicheln. Das wäre menschliche Anstrengung. Und solche Versuche schwächen die Gunst Gottes sogar. Es geht allein um Gottes Gunst. Schau dir Josef an. Was hatte er zu bieten? Er war nur ein Sklave am Hof des Pharao. Was hätte er schon erreichen können? Und doch sagt die Bibel, dass er erfolgreich war. Alles gelang ihm und sein Vorgesetzter erkannte das. Mose prophezeite weiter. Assa tauche seinen Fuß in Öl. Viele glauben, dass das Gebiet von Assa so fruchtbar war, dass es dort die besten Olivenbäume und das hochwertigste Olivenöl im ganzen Land gab. In Israel sprach ich mit Einheimischen. Manche vermuten, es könnte dort Erdöl oder andere Bodenschätze geben. Doch jemand erklärte mir, diese Gegend ist vor allem für ihr Olivenöl bekannt. Dieses Olivenöl war in der Küstenregion von höchster Qualität. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Karte. Diese Küstenregion war auch der Ort, an den Gott den Propheten Elia sandte, zu der Witwe von Zarpat, die keine Israelitin, sondern eine Heidin war. Kennt ihr die Geschichte? Das geschah während der Herrschaft von Isabel. Gott schickte Elia also mitten in das Heimatland von Isabel. Stellt euch das vor, sogar Jesus erwähnte diese Geschichte. Zarpat liegt zwischen den Regionen Tyrus und Sidon. Beide Städte liegen an der Küste. Und sie waren damals für ihren Reichtum bekannt. Besonders Tyrus war wie das New York der antiken Welt. Eine Stadt, die sich ihres Wohlstands rühmte. Es war so bedeutend, wie es heute New York, Paris oder London sind. wobei es aufgrund seiner Lage an der Küste wohl am ehesten mit New York vergleichbar ist. Und dann kam Gottes Gericht über sie. Warum? Hesekiel erklärt es in einer Prophetie. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Wusstet ihr, dass es in der Bibel ganze 3 Kapitel allein über Tyrus gibt? 3 volle Kapitel. Aber bevor ich darauf eingehe, hört mir kurz zu. Was ich euch sagen will, ist Folgendes. Wenn du das, was dir gehört, nicht in Besitz nimmst, dann wird es die Welt tun. Genau das ist mit Tyrus und Sidon passiert. Diese Städte wurden unglaublich reich. Aber Asser, dieses Erbe hätte dir gehören sollen. Wenn du im Glauben gehandelt hättest, wären Tyrus und Sidon dein Besitz geworden und all ihr Reichtum dein Erbe. Gott hätte dir vertraut, dass du ein guter Verwalter dieser Städte gewesen wärst. Du hättest dafür gesorgt, dass die Botschaft verkündet wird, Jahwe, der Gott Israels, ist der wahre Gott. Von dort aus hätten Missionare in die ganze Welt gesendet werden können. Amen. Amen. Wer könnte besser über Reichtum wachen als ehrliche, gottesfürchtige Menschen? Aber Asser, du hast ein großes Erbe verloren. Und was du nicht in Besitz nimmst, nimmt der Feind sich. Das ist ein geistliches Prinzip. Egal, was die Leute über unsere Gemeinde sagen und wenn sie uns Wohlstandsgemeinde nennen. Wie oft hört ihr mich über materiellen Wohlstand sprechen? Im Gegenteil, ich warne vor Gefahren des Überflusses, wie bei Asser. Aber Gottes Plan ist, dass wir unser Erbe einnehmen. Wir sollen das in Besitz nehmen, was Gott uns zugesagt hat. Und dazu gehört auch Erfolg im Geschäftsleben und in der Wirtschaft. Doch dieser Erfolg soll durch Gottes Weisheit geschehen, nicht durch menschliche Klugheit, damit wir in der Lage sind, Einfluss zu nehmen. Bete also nicht einfach nur für irgendeinen Job. Bete für eine Position, von der aus du Einfluss ausüben kannst. Vertraue darauf, dass Gott dir einen saftigen Fang schenkt. Wenn du arbeitest, bist du nicht dort, um während der Arbeitszeit Bibel zu lesen. Dein Auftrag ist es, deinem Chef zu dienen und ihn gut dastehen zu lassen. Genau das hat Josef getan. Und er diente einem Chef, der kein Gläubiger war, dem Pharao. Übrigens ist Pharao kein Name, sondern ein Titel. Es bedeutet wörtlich, Mund, der Böses spricht. Pharao. Und trotzdem machte Josef diesen ungläubigen Herrscher durch Gottes Weisheit zum reichsten Mann seiner Zeit. Das ist dein Auftrag. Die Bibel sagt, arbeite, als würdest du für den Herrn arbeiten. Und plötzlich wird jeder Tag spannend. Selbst das Beantworten von E-Mails wird zu einer königlichen Aufgabe. Sobald du dir bewusst machst, dass du alles für den Herrn tust, bekommst du Aufschwung. Überlege, wie du dein Unternehmen voranbringen kannst und bitte Gott um kreative Ideen. Bitte Gott! Er ist ein Gott der kreativen Eingebungen. Er wird dir innovative Ideen schenken. Und dann wird dein Chef dich ansehen und denken, unglaublich, der Kerl ist nicht mal von Harvard und hat trotzdem diese geniale Idee. Den will ich haben. Vielleicht sagt er es nicht laut, aber das ist Gunst. Amen. Und was, wenn sie das nicht erkennen, Pastor? Jahr für Jahr passiert nichts. Dann frage Gott, ist das wirklich der Ort, an dem ich sein soll? Vielleicht nicht. Für Josef war es das Gefängnis. Sorry. Ja, aber selbst dort wurde er zum Vorsteher. Und schließlich stieg er bis zur rechten Hand des Pharao auf. Und das alles nur durch die Gunst Gottes. Hört ihr das? Wenn Gott dir etwas gibt, musst du es in Besitz nehmen. Asser hingegen ruhte sich auf seinem Erbe aus und wurde bequem. Selbst Deborah sagte, du bist an deiner Küste geblieben, bei deinen Buchten. Sie lebten in Bequemlichkeit und wollten nicht ihren Brüdern und Schwestern helfen. Aber wenn es in der Gemeinde einen Ruf zum Dienst gibt, sei es für den Bereich Film, Musik, Begrüßung oder was auch immer, dann setze deine Gaben ein. Gib Gott deine Zeit und er wird sie dir vielfach zurückschenken. Ein Fischer stellte Jesus sein Boot zur Verfügung, damit er von dort aus predigen konnte, da die Menge ihn bedrängte. Jesus sah das Wasser und ein leeres Boot. Die Fischer flickten gerade ihre Netze. Er stieg in das Boot und predigte von dort. Es war Petrus' Boot. Später belohnte Jesus von all den Booten genau dieses. Petrus erhielt einen Fischfang, der das Netz zerreißen ließ und das Boot füllte. Wenn du Gott am Sonntag deine Zeit gibst, wird er die restliche Woche segnen, das sage ich dir. Das ist das Prinzip des Zehnten. Du gibst Gott 10% und er segnet die verbleibenden 90%. Das ist dein Schritt. Amen. Nichts, was du Gott gibst, ist je vergeblich. Gott bleibt niemandem etwas schuldig. Der Segen, den er dir zurückgibt, wird immer mehr sein als das, was du investiert hast, sei es dein Dienst oder dein Opfer. Es ist immer viel mehr, als du erwartet hättest. Du weißt nicht, was dir entgeht, wenn du deine Verantwortung nicht wahrnimmst. Du hast keine Ahnung, welche Reichtümer dir entgehen, wenn du eine Gelegenheit verstreichen lässt. Vielleicht kommt jemand zu dir und bittet, kannst du uns hier helfen? Und du antwortest, ich habe keine Zeit. Du ahnst nicht, was dir dadurch entgeht. Und was stattdessen jemand anderes jetzt in vollen Zügen genießt. Tyrus und Sidon hätten eigentlich Assa gehört, nicht der Welt. Doch später wurden diese Städte verdorben. Ja, viel Reichtum kann Menschen verderben. Und deshalb musst du sehr vorsichtig sein, wenn Gott beginnt, dich materiell zu beschenken. Werde nicht materialistisch. Vergöttere das Geld nicht. Achte darauf, dass Geld ein Werkzeug bleibt, das dem Herrn dient. Es gibt viele wohlhabende Menschen in der Bibel, die Gott treu dienten. Doch die Bibel warnt auch, wer auf Reichtum aus ist, muss sich der Gefahren bewusst sein. Diese Gefahren sind real und zahlreich. Gott aber möchte, dass wir gute Verwalter sind. Hesekiel 26 bis 28 sind drei Kapitel, die sich allein mit Tyrus beschäftigen. Gott spricht in Kapitel 28 den Fürsten von Tyrus an. Das ist die irdische Person, die dort herrschte. Aber später im Kapitel wendet sich Gott an den König von Tyrus. Und es wird klar, dass es sich hier um eine geistliche Macht handelt. Gott sagt zu ihm, du warst im Garten Eden, du bist der gesalbte Cherub. Damit macht Gott deutlich, dass Satan selbst die Stadt übernommen hatte, weil das Volk Gottes sie nicht eingenommen hatte. Der König von Tyrus ist also ein Bild für den Teufel. Gott spricht weiter, du warst im Garten Eden, du bist der gesalbte Cherub Luzifer, der gefallen ist. Vorher hatte Gott jedoch den Fürsten von Tyrus angesprochen, einen Menschen. Weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst. Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum gemehrt. Genau hier liegt die Gefahr. Viele denken, ich bin klug im Geschäft, ich habe viel Geld verdient. Aber genau das war das Problem von Tyrus. Versteht ihr die Lektion? Besonders ihr jungen Leute, viele von euch sagen, ich will Geld verdienen, ich will reich werden. Aber denkt an die Geschichte von Tyrus. Durch deine Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum gemehrt. Dein Herz hat sich überhoben. Darum spricht Gott der Herr, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast. Darum will ich Fremde über dich bringen. Die sollen ihre Schwerter gegen die Pracht deiner Weisheit zücken und deinen Glanz entweihen. In die Grube werden sie dich hinabstoßen und du wirst den Tod eines Erschlagenen sterben mitten im Meer. Schaut her. Der erste, der Tyrus angriff, war König Nebukadnezar. Er zerstörte die alte Stadt Tyrus, obwohl die Leute damals noch stolz behaupteten, ihr könnt uns nicht besiegen. Unsere Stadt ist uneinnehmbar. Doch Nebukadnezar schaffte es und die Stadt wurde zu Schutt und Asche. Später bauten sie die Stadt wieder auf. Mehr noch, sie errichteten eine Inselstadt vor der Küste, damit zukünftige Eroberer wie Nebukadnezar sie nicht mehr erreichen konnten. Diese Inselstadt wurde zu einer Art befestigtem Singapur. Sie bauten die Stadt auf einer Insel. Dann kam Alexander der Große. Als er in der Gegend vorbeikam, forderte er Tyrus auf, sich ihm zu unterwerfen. Er versprach, sie in Frieden zu lassen, wenn sie ihm die Kontrolle über die Inselstadt geben würden. Doch die Einwohner von Tyrus weigerten sich und prahlten, ihr werdet uns nicht erreichen, wir sind zu stark. Doch wisst ihr, was Alexander tat? Er ließ seine Männer die Ruinen der alten Stadt verwenden, um daraus einen Damm zur Insel zu bauen. Eine Landverbindung. Ich sag ja, wie Singapur. Während sie diesen Damm errichteten, bauten sie Verteidigungstürme aus Holz und die Türer beschossen sie mit Pfeilen. Aber Alexander und seine Männer machten weiter, bis sie die Insel erreichten. Schließlich, mit der Hilfe ihrer Verbündeten, eroberten sie Tyrus. Warum ist das passiert? Es war Gottes Gericht. Schon vor dem Angriff Nebukadnezars hatte Gott angekündigt, dass Tyrus fallen würde. In Hesekiel wird Alexander zwar nicht namentlich erwähnt, aber in Daniel gibt es Prophezeiungen über ihn. Die Zerstörung von Tyrus war Gottes Urteil über die Stadt, weil sie gesagt hatten, ich bin wie Gott, ich bin so reich. Es gibt nichts, was ich nicht tun kann. Sie vertrauten auf ihren Reichtum und hielten sich für unbesiegbar. Bedeutet das nun, dass Gott gegen Reichtum ist? Nein, überhaupt nicht. Gott hat nie gesagt, dass es falsch sei, Geld zu haben. Im Gegenteil. Wie soll ein Armer einem anderen Armen helfen? Man braucht mehr als genug, um ein Segen für andere zu sein, richtig? Tyrus und Sidon hätten eigentlich unter dem Einfluss von gottesfürchtigen Menschen stehen sollen, unter der Lehre der Propheten und Männer Gottes. Hat Gott seinen Plan für Tyrus und Sidon aufgegeben? Nein. Jesus selbst erwähnt diese Städte in Matthäus 11. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Jesus macht damit deutlich, dass diese Städte hätten gerettet werden können, wenn sie seine Wunder gesehen hätten. Eines seiner größten Wunder war die Speisung der 5000. Und es blieben 12 Körbe übrig. Bevor der Tag zu Ende war, überquerte er den See Genezareth. Und als er auf der anderen Seite ankam, berührten die Menschen den Saum seines Gewandes und wurden alle geheilt. So endete diese Geschichte. Aber was geschah am nächsten Tag? Die Pharisäer lehnten ihn ab. Lesen wir mal, was geschah. Und Jesus ging von dort weg. Von wo weg? Im vorherigen Kapitel erfahren wir, dass er am See Genezareth war, wo er das Wunder der Brotvermehrung vollbracht hatte. Also Versorgung und auch Heilung. Versteht ihr? Streng genommen ist das Versorgung und Gesundheit. Die 5 Brote, bei denen am Schluss 12 Körbe übrig blieben, das war Versorgung, mehr als genug. Danach heilte Jesus Menschen, also Gesundheit. Aber manche Leute sagen abfällig, ach, das ist dieses Wohlstandsevangelium. Hört mal, es gibt kein Wohlstandsevangelium, es gibt nur das Evangelium der Gnade und des Friedens. Aber dieses Evangelium bringt Versorgung mit sich, mehr als genug, damit du ein Segen für andere sein kannst. Und ja, es bringt auch Gesundheit und Wohlergehen. Deshalb akzeptieren wir nicht, dass Krankheit Gottes Wille für uns sein könnte. Gott möchte, dass wir gesund sind und Gott möchte, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens wachsen. Denk an das Prinzip des Reiches Gottes, 30, 60 und 100-facher Ertrag. Aber lass dich nicht dazu verleiten, zu glauben, dass Krankheit Gottes Plan für dich sei. Akzeptiere das nicht. Amen. Vertraue auf Gott. Wünschst du dir Kinder? Vertraue Gott. Künstliche Befruchtung ist eine Weisheit, die von Gott kommt und jemandem gegeben wurde. Wie bitte, Pastor? Ich hatte den Eindruck, dass ich das sagen sollte. Ich musste das einfach mal aussprechen. Denkt nicht, dass so etwas außerhalb von Gottes Möglichkeiten liegt. Viele Medikamente sind ein Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit. Weil viele Menschen nicht wissen, wie sie ihren Glauben einsetzen sollen. Gott ist gut. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Wisst ihr, wie weit das ist? Nochmal zur Karte. Seht ihr den See Genezareth? Jesus ging den ganzen weiten Weg nach Tyrus und Sidon, etwa 200 Kilometer. Doch auf dem Weg dorthin werden keine Wunder erwähnt. Es wird nichts darüber berichtet, dass unterwegs etwas geschah. Auch auf dem Rückweg werden keine Wunder erwähnt. Warum? Offensichtlich hatte also sein Ziel, Tyrus und Sidon, eine ganz besondere Bedeutung. Und dann passierte Folgendes. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend. Erinnert ihr euch an die Kanaaniter? Sie stammten aus dieser Gegend, aus Tyrus und Sidon, und hatten sich das Gebiet angeeignet. Sie rief laut: Hab Erbarmen mit mir, Herr, Sohn Davids. Beachte, dass sie ihn Sohn Davids nennt. Zu dieser Zeit war das Evangelium nur an die Juden gerichtet, an das Haus Israel. Später dann an die ganze Welt. Zunächst kam Jesus zu Israel, damit Israel ihn annehmen würde. Und durch Israel sollte der Segen die Welt erreichen. Doch sie lehnten ihn ab. Der Titel Sohn Davids war damals den Juden vorbehalten. Gott hatte Israel dazu berufen, ein Leuchtturm für die ganze Welt zu sein. Er wollte sie so sehr segnen, dass alle Völker durch ihren Segen von Gott erfahren würden. Aber Gott sagte auch, wenn ihr euch von mir abwendet, werdet ihr ein negatives Beispiel für die Welt sein. Seid ihr noch bei mir? Ich komme gleich zum Schluss. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Sie gab vor, etwas zu sein, was sie nicht war, nämlich eine Jüdin. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Diese Stelle ist schwer zu verstehen, wenn man nicht erkennt, dass die Frau zunächst unehrlich war. Der Herr kann dich nicht segnen, wenn du vorgibst, jemand anders zu sein. Würde Gott deine Fassade segnen, würdest du glauben, ihn getäuscht zu haben. Du würdest meinen, dir den Segen erschlichen zu haben. Und könntest nie wirklich spüren, dass er dich liebt. Mehr als Heilung oder Erfolg will Gott, dass du weißt, dass er dich liebt. Solange du dich verstellst, wirst du nie wissen, ob dich jemand wirklich liebt. Deshalb ist Ehrlichkeit so wichtig. Man sollte eine Person richtig kennenlernen, bevor man sie heiratet. Nicht nur aufgrund der schönen Momente. Man muss das Gute, Schlechte und Hässliche sehen. Nicht nur den heldenhaften Teil, sondern alles. Wenn du als Heuchler zu Gott kommst, kann er dich nicht segnen, solange du in deiner Heuchelei bleibst. Jesus hasst die Heuchelei, weil du mit einer Maske auftrittst. Wenn du mit dieser Maske gesegnet wirst, kannst du nie wirklich spüren, dass Gott dich liebt. Wenn Jesus die Maske herunterreißt, mag das hart erscheinen, aber es ist Liebe. Er will, dass du erkennst, dass er dich genauso kennt, wie du bist, und dich trotzdem liebt. Wie die Frau am Brunnen. Du hattest 5 Männer, und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Trotzdem sah sie die Liebe in seinen Augen. Er wusste alles über sie und sprach dennoch liebevoll mit ihr. Das ist wahre Liebe. Diese kanaanäische Frau kam zu Jesus, aber zuerst unaufrichtig. Wenn du den Herrn nicht verstehst, dann vertraue auf sein Herz. Diese Frau wusste, wie sein Herz ist. Sie wusste, dass es noch nicht die Zeit war, dass die Heiden den Segen empfangen sollten, aber sie kannte sein Herz. Sie wusste, dass er voller Liebe und Barmherzigkeit ist. Als Jesus sagte, er sei nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt, ließ sie sich nicht entmutigen. Sie fiel vor ihm nieder und rief: Herr, hilf mir! Keine Fassade mehr, kein Sohn Davids. Sie gab nicht mehr vor, Jüdin zu sein. Sie war nun ehrlich und echt. Jesus antwortete: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Das Wort Hunde bedeutet hier Hündchen. Haustiere, keine Straßenhunde. Jesus gab ihr damit einen Ausweg. Es war noch nicht die Zeit für Segen für die Heiden, sondern für Israel. Doch er bot ihr die Chance, Gnade zu empfangen. Er sagte, es sei nicht richtig, das Brot der Kinder den Hündchen zu geben. Stellt euch dieses Bild vor. Sie aber sprach: Ja, Herr, nicht mehr Sohn David, sondern Herr. Denn er ist der Herr der ganzen Welt. Und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Sie sagte im Grunde: Ja, ich bin nur ein Hündchen, ich nehme meinen Platz ein. Aber auch die Hündchen dürfen die Krümel haben, die vom Tisch fallen. Jesus war tief beeindruckt und sagte zu ihr: O Frau! Dieser Ausruf O drückt viel aus. Es ist selten, dass Jesus in den Evangelien überrascht wirkt. Aber hier war er bewegt von ihrem Glauben. O Frau, dein Glaube ist groß. Du hast weiter meinem Herzen vertraut. Obwohl es noch nicht die Zeit der Heiden war, griff Jesus sozusagen in die zukünftige Zeit der Gnade hinein und brachte diese Heilung in ihre Gegenwart. Erinnert ihr euch an die Zusage bezüglich Asser? Was sollte von Asser kommen? Fettes Brot. Das Brot der Kinder und sogar ein Krümel davon war genug, um ihre Tochter zu heilen. O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Lasst mich zum Abschluss noch etwas sagen. Heute sind wir Kinder. Wir sitzen nicht mehr unter dem Tisch, wir sind keine Hündchen mehr. Das Brot der Kinder gehört uns. Wir sind Gottes Kinder. Wir müssen uns nicht mit den Krümeln zufrieden geben. Wir dürfen das Brot der Kinder essen, versteht ihr? Brot war damals das tägliche Grundnahrungsmittel, so wie bei uns hier in Singapur der Reis. Es ist etwas, das wir täglich brauchen, nicht nur ab und zu. Ich spreche hier nicht von speziellen Diäten wie Keto oder Carnivore, sondern von den üblichen Essgewohnheiten. Ich spreche vom Grundnahrungsmittel. In Asien ist es Reis oder Chapati. In Israel ist es Brot. Ist das eine einmalige Mahlzeit oder ein tägliches Nahrungsmittel? Täglich, oder? Wenn du krank bist, möchte ich dich ermutigen. Das Brot der Kinder hat eine heilende Wirkung. Also nimm das Brot täglich zu dir, bis sich die Heilung zeigt. Jesus vergleicht Heilung mit dem Brot der Kinder. Das bedeutet, iss Brot, iss Brot, iss Brot. Deswegen denke ich, sollten wir die Kohlenhydrate nicht allzu sehr verringern. Egal wie modern die Medizin wird, irgendwann werden sie vielleicht herausfinden, eine kohlenhydratarme Diät ist gefährlich. Gott sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das bedeutet auch vom Brot, aber nicht nur. Also rate ich dir, bitte iss Brot. Okay, die Zeit ist um. Ich muss jetzt aufhören. Gerade wenn es spannend wird, muss ich aufhören. Weißt du, auch wenn du deine Segnung noch nicht in Besitz nehmen kannst, ist die Geschichte nicht zu Ende. Asher war faul. Er wurde bequem. Selbst als es zum Krieg kam und Barak von Deborah geschickt wurde, blieb Asher an der Küste. Sie errangen zwar den Sieg, aber Deborah, die Prophetin, sang ein Lied darüber. Asher blieb an der Küste. Was für ein Vorwurf. Sie waren träge. Aber auch wenn du bequem geworden bist, auch wenn du Kompromisse eingegangen bist, wird Jesus zu dir kommen. Er ging 200 Kilometer, um zu einer heidnischen Frau zu kommen. Wie viel mehr wird er für dich tun? Selbst wenn du etwas Falsches getan hast und dich nicht qualifiziert fühlst, wird er dir entgegenkommen, genauso wie er es für diese Frau tat. Und du bist ein Kind Gottes und kein Heide mehr. Wie viel mehr wird er es für dich tun? Und er ist das Brot des Lebens. Warte nicht darauf, eines Tages zu sehen, wie andere das genießen, was eigentlich dir hätte gehören können. Wenn damals jemand anderes das Brot von Isai, Davids Vater, ins Terebintental gebracht hätte, genau in dem Moment, als Goliath auftauchte, wer weiß, vielleicht wäre dieser jemand König geworden. Ich weiß es nicht. Aber David hat seine Aufgabe nicht vernachlässigt. Er hat sie treu ausgeführt. Du weißt nie, was du verlierst, wenn du deine Verantwortung nicht wahrnimmst oder deine Pflichten vernachlässigst. Aber eines ist sicher: Gott wird jemanden finden, der deinen Platz einnimmt. Er bleibt nicht stehen. Als Judas fiel, zitierten die Jünger im Obergemach den Vers aus Psalm 69. Sein Amt soll ein anderer übernehmen. Was bedeutet das? Gott hängt nicht an einer bestimmten Person. Wenn du deine Berufung nicht annehmen willst, wird jemand anders sie übernehmen. Und damit auch den Segen, die Gnade und die Gunst, die damit verbunden sind. Jemand anderes wird das Öl bekommen, das für dich bestimmt war. Die Salbung, die dir gegeben werden sollte, wird auf jemand anderen übergehen. Ich bin fertig. Preis den Herrn. Vielleicht setzen wir diese Predigtreihe fort. Es gibt noch so viel, was ich noch nicht mit euch geteilt habe. Wir haben gerade erst die Spitze des Eisbergs erreicht. Hat es euch geholfen? Lasst uns jetzt die Köpfe neigen und die Augen schließen. Hast du Jesus Christus schon als deinen persönlichen Retter und Herrn angenommen? Die Bibel versichert, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerecht gesprochen. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann bete jetzt mit mir. Himmlischer Vater, ich bekenne, dass Jesus Christus mein Herr und mein Retter ist. Christus ist für meine Sünden gestorben und am dritten Tag wurde er von den Toten auferweckt, als ich in ihm gerecht gesprochen wurde. Danke, Vater. Taufe und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Im Namen von Jesus. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Preis den Namen Jesu. Denk daran, wir haben über die Gefahren von Materialismus und Gier gesprochen. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht möchte, dass du ein Kanal des Segens bist. Es geht darum, zu geben und zu segnen, immer wieder. Preis den Herrn. Ich spüre, dass der Herr sagt, dass heute eine Salbung auf euch liegt, die euch in die Lage versetzen wird, Erfolg zu haben. Erinnert euch daran, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist es, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Das habe ich nicht vorbereitet, aber ich habe gerade gespürt, dass der Herr mir das sagt. Hebt eure Hände. Vater, du kennst die Herzen deiner Kinder. Du siehst, wer treu ist, wer ein guter Verwalter sein wird und nicht von Habgier oder Geiz erfüllt ist. Du siehst die Herzen, die du durch deine Gnade vorbereitet hast. Du kannst ihnen vertrauen, dass sie durch deine Gnade treue Verwalter deiner großen Gaben sein werden und ein Kanal des Segens sein können. Und jetzt, Vater, bitte ich dich im Namen von Jesus, so wie du es mir gesagt hast und gemäß deinem Wort, gib ihnen die Kraft, Reichtum zu erwerben. Gewähre es ihnen, Herr, jedem Einzelnen, dessen Herz du vorbereitet hast, um es zu empfangen. Gib ihnen die Kraft, ab heute Wohlstand zu erlangen. Im Namen von Jesus. Amen. Gott segne euch. Wir sehen uns bald wieder.